Ja, da ein eigenes Wort für die, die jetzt das zum ersten Mal hier erleben. Letztes Mal waren eher andere Zusammensetzungen. Dass wir hier kein reputierliches, also Theorie-Praxis-Lokal, wer das noch nicht kennt, keine reputierliche akademische Wissenschaft betreiben, sondern sozusagen wilde Theoriebildung, ganz dezidiert und uns dabei auch der nach Maßgabe der akademischen Wissenschaft bedienen, und mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das sieht man dann, was das heißt, wilde Theoriebildung, und versteht sich auch als sozialistische Studienvereinigung, ursprünglich ist das der Name. Und insofern kann man auch jetzt nicht von der Form her sozusagen ordentliches Seminar Referate jedes Mal erwarten. Wenn jetzt keine Referenten speziell angekündigt sind, ist das eher eben mehr so wie so ein Laboratorium, in dem sich Diskussionen und sozusagen Arbeitsgespräche bewegen und sozusagen öffentlich bewegen und wo man sich halt auch reinhängen kann, je nach Lust und wissenschaftlichem Eros sozusagen. Und heute Abend wird es eher so aussehen, dass wir mehr so auch Texteinstiege in das sehr, sehr verstreute Werk von Brückner, dazu werden wir auch gleich noch was sagen, das ja erstmal gesammelt und ediert werden müsste, in Gänze und in seiner Kohärenz überhaupt erstmal gesichtet und rekonstruiert werden müsste. Da können wir jetzt, also die ganze Bandbreite, insofern war vielleicht das etwas, der Mund schon recht vollgenommen bei der Ankündigung, so die ganze Bandbreite Forschung und seiner wissenschaftlichen Interessen und Studien, die können wir auf keinen Fall heute Abend in maximal 2 Stunden darstellen, sondern es brückenkopfartig können wir nur bestimmte Einblicke in seine Theoriebildung und sein Selbstverständnis heute Abend geben und dann hoffen, dass das so weit anregt, dass man sich selber, wenn man da Blut leckt, mit dieser Theoriebildung Brückners beschäftigt, beziehungsweise dazu dann auch hier oder dort seinen Seitenanstieg in sein Werk sich vornimmt, das wie gesagt sehr breit gefächert ist. Gut, so viel vielleicht erstmal.